Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Und sage herzlich willkommen zur 23. Vorstandssitzung des 16. Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen heute am 7. März. Wir beginnen mit etwas Verspätung um 20.37 Uhr. Mein Name ist Vaku, ich werde durch die Sitzung leiten und Protokoll macht wie immer unser gewissenhafter Elder. Anwesend sind der Martin, der Wolf, die Vaku und die Isan. Damit sind wir beschlussfähig und hätten als erstes das Protokoll der letzten Sitzung anzunehmen. Gibt es hier Enthaltungen oder Einwände? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir das einstimmig angenommen und machen weiter mit den Berichten des Landesvorstands. Der Sven ist heute nicht da. Dann geht es direkt mit mir weiter. Einmal scrollen. So, ja. Ich war in der WKO letzten Freitag und vorletzten Freitag. Dann hatten wir einen Blogbeitrag aus der Arbeitsgruppe Resort 4 zum Krankenhausplan. Den habe ich redaktionell bearbeitet. Da gab es einige Rückfragen und dann habe ich den natürlich auch geblockt. Dann war ich vorletzten Montag auf der Arbeitssitzung des Resorts 4, auch um noch ein paar organisatorische Dinge zu klären. Dann habe ich die EU-Plakate bestellt und einiges so abgeklärt, was die Lieferungen angeht. Bin da noch nicht ganz mit durch, aber recht zuversichtlich. Dazu habe ich dann auch für unsere Gliederung eine Infomail gemacht, die auch wie immer auf dem Vorstandsblog nochmal nachzulesen ist, zu den Plakatebestellungen zur Europawahl. Dann habe ich mich um eine Einladung gekümmert zu einer Podiumsdiskussion in Herne. Da wird der Frank Herrmann dran teilnehmen. Der kriegt von mir auch nochmal einen dicken Umschlag mit Flyern, die er da verteilen darf. Werbegeschenke dürfen sind ausdrücklich verboten. Am 4. März hatte ich eine Kreisvorstandssitzung in Düsseldorf. Dann habe ich schon mal ein Pad angelegt und einen Einladungstext vorbereitet für den Landesparteitag. Die Einladungen müssen ja dann auch so die Tage raus. Und ansonsten Tickets, Kleinkram, Kalenderpflege. Das war's von mir. Und dann geht's weiter mit dem Wolf. Ui, bei mir ist das ganz und gar nicht so lang und umfangreich. Also das übliche Spam im Request-Tracker löschen, ein paar Umlaufschlüsse mitgemacht mit dem Bundesschatzmeister wegen Merch-Beschaffungen telefoniert, was wir dann glücklicherweise in ordentliche Kanäle leiten konnten, den dazugehörigen Finanzantrag gemacht. Und ansonsten Fraktionssitzungen, den Bürgermeister in Troisdorf getroffen und heute noch im Finanzausschuss des Rhein-Sieg-Kreises gewesen. Also das übliche langweilige Zeug hat. Danke dir und dann geht es weiter mit Isan. Ja, ich habe auch das Übliche gemacht, also Social Media, was ja Twitter, Blue Sky, Mastodon, Facebook und ab und zu Insta umfasst. Falls da übrigens jemand Interesse hätte mitzuhelfen, den Zuschauern, Zuhörern, gerne, ja? Okay, Spendenaufruf, Posts habe ich gemacht und für den LPD. Dann habe ich für morgen zum Internationalen Frauentag einen Post für alle Plattformen geplant. Tickets geschubst, Spam rausgefegt und mal kurz feucht durchgewischt. AGÖA, dann war ich auch am 1.3. im WKO-Mumble und habe an dem Blogbeitrag vom Ressort 4 zum Krankenhausplan auch ein bisschen mitgearbeitet. Danke, Isan und Martin. Ja, ich habe den Stammtisch am Kreisverband Mettmann in Hilden besucht. Dann diverse kommunale Sitzungen, eigentlich diesmal mehr, als mir lieb war, weil ich Vertretungen machen musste, was ganz schön Zeit gekostet hat. Dann hatte ich ein paar Bürgergespräche, unter anderem mit einer Elterninitiative, die eine Petition gestartet hat und die sich gegen die Wiedereinführung der Kita-Gebühren wehrt, die wir damals mit abgeschafft haben. Und CDU und Grüne planen, diese wieder einzuführen. führen. Ja, und das war es dann in diesen 2 Wochen. Danke dir. Gibt es Fragen oder Anmerkungen zu unseren Vorstandsberichten? Da sehe ich nichts. Dann mache ich weiter mit Berichtsstatistik, Mitglieder. Stand 6. März 1358, davon stimmberechtigt 495. So langsam werden es wieder etwas mehr, die Bezahlen. die Kontostände und Barkassenbestand. Wolf, hast du da aktuelle Zahlen? Oder? Nee, es tut mir leid, ich habe es versäumt, den Martin darauf anzusprechen und er ist recht versäumt, dir die Dokumente zukommen zu lassen, wo es dann noch eine zweite Unterschrift benötigt, damit die Zugriffsberechtigung für mich eingerichtet werden kann. Von daher können wir eigentlich nichts berichten. Aber nach den Erfahrungen der letzten Sitzungen würde ich sagen, dass die Kontostände auch kaum verändert sind. Ja, also die Kontostände aus der letzten Sitzung stehen ja im PET oder sind im letzten Protokoll nachzulesen. Dann lese ich die jetzt nicht nochmal vor. Eure VKV-Kontostände könnt ihr immer nachschauen auf dem Vorstandsblog, also vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menü unter Kontostände. Das ist vom Stand 15.01., aber da gab es auch bisher keine Änderungen. Wenn es hier keine Fragen, ich sehe auch niemanden im Sprechenraum, dann mache ich weiter mit den Terminen. Am 13.03. nächste Woche Mittwoch ist wieder die AGÖ-ANLW-Sitzung im Mumble. Da freuen wir uns auch immer über Leute, die vorbeikommen und vielleicht auch Hilfe anbieten können bei der Öffentlichkeitsarbeit. Am 15.03. ist die Podiumsdiskussion, die ich schon angesprochen hatte. Da sind wir eingeladen worden, also die Piratenpartei, vom Gymnasium Eickel in Herne. Und da wird Frank Herrmann für uns hingehen. Am 17.03. haben wir in Düsseldorf eine Kreismitgliederversammlung. Am 22.03. ist das Kandidatinnen-Treffen in Brandenburg. Da wollte ich nochmal fragen, Elda, hattest du dich da angemeldet? Ja, ich bin angemeldet, aber da gibt es keine näheren Infos zu, wie es jetzt da genau aussieht. Da ist wohl noch einiges in Planung. Da geht's aber. Ich bin da in Kontakt auch mit der WKO auch dazu, die das Ganze mit organisiert. Da kann ich euch auch noch was dazu sagen, weil es geht auch langsam in Richtung Videodreh auch zum Wahlwerbespot. Da will ich aber nicht zu viel verraten. Aber da ist auch schon einiges in Planung. Ja, also in der WKO wurde gesagt, uns liegt da so ein grober Fahrplan für das Wochenende vor. Den hatte ich, glaube ich, auch schon mal in Telegram an dich und Sven gepostet. Uns wurde gesagt, dass der Bundesvorstand da noch eine Einladung verschickt an alle Kandidatinnen. Also mit den genaueren Infos, die dir noch fehlen. Okay, danke, das hat mir noch gefehlt. Gut, dann mache ich mal weiter mit den Terminen. 31. März ist die Deadline für unsere Regional- und Kreisverbände, was den REBE angeht, den Rechenschaftsbericht. 20. und 21. April ist der Landesparteitag in Krefeld. Am 1. Mai ist der 1. Mai. Das hatte ich so in den Plan hier reingeschrieben. Und zack, hat Elder, nehme ich an, seinen Infostand oder den Infostand der Piraten Recklinghausen mit reingeschrieben. Am grünen Hügel seid ihr am 1. Mai. Ich habe den Infostand der Piraten Düsseldorf reingeschrieben. Am Johannes Rauplatz ist der auf dem DGB-Fest, wie immer. Und das finde ich eigentlich ganz schick. Dann können wir nämlich hier weiter sammeln. Warum das unter Umständen auch recht wichtig ist, kommen wir vielleicht nachher nochmal zu. Hat nämlich auch was mit dem Europawahlkampf zu tun. Dann habe ich am 8.6. Hier noch den CSD in Bielefeld drin stehen und am 9.6. die Wahlen zum Europaparlament. Das war's mit den Terminen. Gibt es Ergänzungen? Haben wir was vergessen? Okay, das ist nicht der Fall. Wenn ihr Infostände, Mitgliederversammlung, Stammtische oder ähnliche Termine habt, bitte schreibt einfach formlos an Vorstand@ oder kontaktiert mich über sonst irgendeinen Kanal, damit wir das in unseren NRW-Kalender eintragen können, damit Menschen, die die Piraten suchen, Termine finden, wo man Piraten auch vor Ort und zum Anfassen finden kann. Gut, dann kommen wir zu den Anträgen. Da haben wir mit der Ticketnummer 516671 einen Finanzantrag vom VKV Duisburg, vom Reinhard. Reinhard, möchtest du deinen Antrag selber vorstellen? Ja, können wir machen. Wir wollen im Juni wollen wir eine Veranstaltung durchführen mit Digital Courage zum Thema Digitalisierung und im Anschluss daran eine Diskussion zu diesem Thema. Und dann macht Kurt noch ein Thema Drohnen. Und wir haben uns bei Digital Courage angeguckt. Die würden das auch machen, nur die wollen in der Preisstufe B dann 900 Euro haben. Die Räumlichkeiten haben uns ausgeguckt im Landschaftspark Nord. Und geplant sind drei Termine, haben wir uns drei Termine im Juni ausgeguckt und einen im Juli. Einer von den drei wird verpassen. Und aus diesem Grunde haben wir dann einen Finanzantrag von 1700 Euro gestellt. Die 1700 Euro deshalb, damit können wir die Veranstaltung sicher finanzieren. Ja, das wäre so im Groben. Wir bitten um Genehmigung. Okay, ich habe mir die ganzen Anhänge, die da bei dem Antrag waren, angesehen. Ich habe aber jetzt trotzdem noch mal eine Verständnisfrage, weil da steht, dass die Veranstaltung insgesamt, also geschätzt, ein bisschen hochgeschätzt, 1700 Euro kosten wird. Und mir war jetzt nicht ganz klar, ihr wollt das gesamte Geld vom Landesvorstand oder beteiligt sich der VKV Duisburg da auch an den Kosten? Nee, wir wollten das aus unserem Budget vom VKV Duisburg nehmen. Okay, ist das denn abgedeckt? Nach meinem Kenntnisstand haben wir ein Kenntnisbudget von 2100 Euro. Hätten wir noch 500 Euro Platz, wenn wir die 1700 vertraten, das weiß ich aber auch noch nicht so genau. Also ich rede so mit 1300 Euro sind wir durch. Aber ich habe, wie gesagt, 400 Euro noch Platz genommen, damit, wenn was schief geht, damit das Geld dann da ist. Kommen ja noch die Reisekosten dabei, DB oder Pkw, je nachdem wie Digital Courage ankommt. Und das ist dann so aus unserer, was der VKV zu tun hat. Alles klar. Dafür müssten, weil das hast du ja auch deutlich gemacht, du kannst das nicht einfach mal vorstrecken, bis es dann erstattet werden kann. Deswegen wäre es wichtig, dass die Rechnungen, die daraus entstehen, entsprechend entweder auf den Landesverband ausgestellt werden mit dem Betreff Veranstaltung VKV Duisburg und Beschluss mit, was ich, ob wir da eine Beschlussnummer zu haben oder Sitzung vom, irgend so ein Vermerk halt drauf, damit die im Prinzip vom Landesverband zulasten des VKV-Kontos dann beglichen werden können. Gut, also dann schreibe ich drauf, wenn ich das Webpass genehmigt vom Rechnungsempfänger, in jedem Fall der Landesverband Dillbecker Straße in Düsseldorf, schreibt eure E-Mail-Adresse drunter und dann mit der Ticketnummer, das muss ich dem dann sagen, muss er dann irgendwie auf der Rechnung unterbringen. Ja, das kriegen die schon hin, da ist ein Betreff drauf. Auf jeden Fall können sie ja draufschreiben, dass es für den VKV Duisburg ist. Ja, dann kann man vielleicht dazu ordnen, ne? Ja, dann machen wir das kriege ich mit denen schon hin. Du kannst ja auch sagen, dass die Rechnung zwar ausgestellt werden soll an den Landesverband, aber per E-Mail erstmal an dich geht und uns das dann mit der entsprechenden Ticketnummer weiterleiten. Also die Rechnung per E-Mail an meine E-Mail-Adresse und dann leite ich das an euch weiter. Ja, da hat die VAKO recht, weil das ist auch deswegen am einfachsten, weil ihr seid ja diejenigen, die sozusagen die Leistung auch abnimmt. Das heißt, ihr kriegt am ehesten mit, ob der Vertreter von Digital Courage überhaupt vor Ort ist, ob der Vortrag so lang ist, ob das dem entspricht, was ihr bestellt habt. Ihr macht sozusagen die sachlich richtig Prüfung erstmal und dann gebt ihr uns das einfach weiter und ja, sagt, ist richtig so oder halt auch nicht. Ja? Gut, ja, dann kriegen wir hin, weil da, ich muss ja erstmal wissen, ob ihr Geld habt, den rechten Kram, den kriegen wir schon hin. Gut, ja, dann wollte ich bitte um Entscheidung oder ja. Bescheid. Ich hätte noch so ein paar Fragen bzw. Anmerkungen. Also zum einen die Location, ich finde die sehr schön. Ich habe die auch schon mal angefragt, hat damals nicht geklappt. Aber das ist ja schon doch einigermaßen außerhalb von Duisburg und also eher an Oberhausen dran als an Duisburg. Wen wollt ihr denn mit dieser Veranstaltung ansprechen? Also wen und wie ladet ihr ein zu dieser Veranstaltung? Ich bin zu hören, oder? Entschuldigung, hallo? Also ich habe dich schon verstanden, der Reinhard muss halt bloß was dazu sagen. Also bleib mal ruhig im Sprecherraum und versuch es zu erklären. Ja, also voll. Digital Courage macht Werbung auf seine Homepage und stellt Flyer aus. Die werden wir dann hier verteilen, je nachdem, wie viele Flyer das sind. Dann macht der Kurt Twitter Werbung, ich mache Twitter Werbung. Der Landesverband stellt das in seinen Terminkalender an. Und dann habe ich noch einen Terminkalender von den Sozialberatern bundesweit. Dann verschiebe ich das noch bundesweit über die Liste der Sozialberater. Vielleicht ist da einer in der Nähe und kommt vorbei. Dann ist direkt an der A42, den darf man mal abgesehen. Ne? Also so außer von Duisburg ist es nicht. Ne? Und wir rechnen so mit 10, 15 Leuten. Mehr rechnen wir sowieso nicht, meinte Kurt. Ja, also ich meine, es ist euer Geld, aber ich finde, das ist sehr viel Geld für eine Veranstaltung. Ich denke auch, dass da nicht mehr als 10 Menschen kommen. Ja, also ich finde es viel Geld, aber wenn es euch das wert ist, wir können die Veranstaltung natürlich auch noch über unsere NRW-Kanäle bewerben, wenn da etwas von eurer Seite fertig ist, also so eine Art Text, was, wann, wo, genau, also so ein bisschen mehr, jetzt noch ein bisschen ausführlicher als das, was du uns geschickt hast, können wir auch gerne einen Blogbeitrag machen, das über unsere Kanäle schicken. Aber ich denke, dass es trotzdem nicht sehr viel mehr Menschen werden und das müsste natürlich genau überlegt werden. Und eine Frage habe ich noch zu der, also mir ist der Zusammenhang nicht klar zwischen Zwangsdigitalisierung und Drohnen. Kurt wollte das gerne machen, er meinte, das wäre ein interessantes Thema, da würden die Leute auch kommen. Punkt. Wie soll denn Drohnen ist ja auch interessant, ist ja auch eine Art Digitalisierung. Ja, nur so thematisch ist da kein Zusammenhang. Also ich denke jetzt daran, wie man diese Veranstaltung dann bewirbt. Man kann, glaube ich, eine Veranstaltung nicht Zwangsdigitalisierung und Drohnen nennen. Nein, wir können, das kann man ja alles noch, ich meine, wenn er das machen möchte, soll er das gerne machen, weil ich habe das Thema eh nicht im Angebot, der Kollege auch nicht und das Thema ist ja auch nicht uninteressant. Da kann man ja auch, ist ja auch eine Jugendherberge, und da kann man auch ein paar Flyer auslegen, denke ich mir. Und dann frage ich mal, ob wir bei denen auf Homepage drauf dürfen, im Veranstaltungskalender. Also das wäre schon dann gut. Innenstadt bleibt nur der kleine Prinz über. Und da ist halt, der Raum ist total überdimensioniert. Der andere Raum wollte der Kurt nicht. Und den anderen Raum, den ich da anvisiert habe, ist von den Kosten her auch nicht billiger. Aber dafür kleiner. Also ich finde das gar nicht so außerhalb. Wir kommen eh alle mit dem Auto. Ja, also die Preise, die da haben, die sind wirklich super. 180 Euro für den ganzen Tag. Es passen, glaube ich, bis zu 30 Leute oder sogar über 30 Leute bei normaler Theaterbestuhlung da in den Raum rein, den ihr da anvisiert habt. Wir haben noch keinen Raum anvisiert. Wir haben erstmal, ich hatte zwischen 110 und 180 geguckt. Ich gucke, dass ich irgendwo bei 110 Uhr auskomme. Okay, ja, gibt es sonst noch Fragen von den KollegInnen? Da ist es nicht der Fall. Dann lasst uns darüber abstimmen. Martin? Dafür. Wolf? Auch dafür. Isan? Ich glaube, Isan hat gerade auch was gesagt, die konnte aber noch nicht gehört werden. Ich glaube, da müsste noch mal nachjustiert werden. Ich glaube, da war auch noch eine Frage gewesen oder zumindest eine Anmerkung. Isan, wir hören dich nicht. Nö, ich sehe deinen roten Mund, aber ich höre nichts. Okay, jetzt? Oh ja, ich muss doch sagen, hat doch gerade geklappt. Ich bin nur auf den falschen Knopf gekommen, Entschuldigung. Reinhard, was ich dir noch sagen wollte, diesen Titel Drohnen und Gesichtserkennung, das muss unbedingt geändert werden. Das ist nämlich so eine Clickbait-Formulierung, das darf so auf keinen Fall bleiben. Und dann haben wir da noch einen Punkt. Wenn du auf diese Sachen nochmal antwortest, bitte immer auf dieses Ticket antworten. Sonst machst du neue Tickets auf und wir müssen dann immer sehen, wo gehört das jetzt hin. Verstehst du? Ja gut, kriegen wir schon irgendwie. Okay, Isan, wir waren bei der Abstimmung. Jo, dafür. Okay, ich enthalte mich. Aber damit ist der Antrag angenommen. Dann wünsche ich euch da frohes Schaffen bei der Organisation. Und sobald du was hast, also das fest ist und du ein bisschen Text hast, lass uns das wissen, damit wir das halt eben auch noch ein bisschen weiter verbreiten können. Kein Problem, dann könnt ihr von mir haben. Also ich habe ja schon die Inhalte geschickt von Digital Courage. Da muss ja kurz sein, Teil nach ausarbeiten, dann kriegen wir das schon gebacken, denke ich, ne? Alles klar, danke dir. Danke. Herzlich willkommen, Sven Phoenix. Wunderschön in die Runde. Es tut mir leid, dass ich erst jetzt da bin. Ich wurde aufgehalten. Magst du denn noch einen Tätigkeitsbericht abgeben? Also wir sind jetzt gerade mit dem Antrag vom Reinhard durch. Würde jetzt passen. Weitere Anträge haben wir auch gar nicht. Ja, prinzipiell war es vor allen Dingen noch, mich um einige Mitgliederanfragen entsprechend zu kümmern. Und noch ein bisschen organisatorisches im Hintergrund, neuen Vertrag entsprechend unterzeichnet. Ansonsten ist die Woche bei mir aktuell ziemlich voll und turbulent gewesen, worauf ich aber nicht im öffentlichen Rahmen näher eingehen möchte. Okay, danke dir. Gibt's Fragen zu dem Tätigkeitsbericht? Das ist nicht der Fall, dann mache ich mal weiter mit den Umlaufbeschlüssen. Da hatten wir einen Finanzantrag, Ticketnummer 516459. Für ein Regal, für das Lager bei Stuttgart in Essen. Der Antrag ist von mir und Daniel, nachdem wir miteinander telefoniert haben, wo es auch nochmal um die Plakate ging. Und das Regal soll dazu dienen, dass man diesen Container, den wir da gemietet haben, etwas besser organisieren und räumen kann und entsprechend auch mehr reinbekommt, was nicht unwichtig ist, wenn da so viele Plakate kommen demnächst. Und der Finanzantrag geht über 200 Euro und wurde im Umlauf angenommen. Der Daniel kümmert sich darum, so ein Regal zu kaufen und aufzubauen. Und dann hatten wir noch zwei Mitgliedsanträge, Ticketnummer 516706 und 516727. Haben wir zwei neue Mitglieder in dem Landesverband aufgenommen. Herzlich willkommen. Und jetzt muss ich wieder scrollen. So, ja, das war's mit den Umlaufbeschlüssen. Aktuelles aus den Kommunen, gerne aus dem ZuhörerInnenraum. Gibt es irgendwelche Veranstaltungen, Infostände, Planungen eurerseits? Nicht alle auf einmal. Dann noch eine Rückfrage an Elder oder Tatjana. Den Infostand Recklinghausen am 1. Mai tragt er selber in den Kalender ein. Ja, das wird passieren, also beziehungsweise macht ja, ja, Yoshi hat das ja eigentlich vor, das wird also auch auf alle Fälle noch geschehen. Ja, spätestens am 30. April, welche gerade, aber es wird gemacht. Okay, wunderbar. Gut, wenn es dann sonst keine Infos aus den Kommunen gibt, mache ich weiter mit aktuellem zur Europawahl. Ja, also aktuell, wir sind mit den Unterstützungsunterschriften durch, haben glaube ich jetzt mittlerweile fast 500 mehr als wir brauchen, aber besser zu viel als zu wenig. Abgabetermin ist der 18. März beim Bundeswahlleiter. Ich hoffe auch die anderen Unterlagen sind alle vollständig, so dass wir dann auch zur Wahl antreten können. Ich habe dann hier nochmal die ganzen Infomails als Sammlung, können wir so im Pad lassen und dann jeweils ergänzen. Alles, was wir zur Europawahl an Infomails rausschicken, an unsere Mitglieder und Gliederungen. Das Neueste habe ich gerade ja schon in meinem Tätigkeitsbericht erwähnt. Die EU-Plakate können bestellt werden, wie und wo die abgeholt werden, das steht alles in der Mail oder auch auf dem Vorstandsblog. Die Plakate sind für unsere Gliederungen kostenlos, werden bezahlt mit 60% vom Bund und der Rest vom Landesverband. Und wir freuen uns dann auf eure Bestellung und es wäre ganz toll, wenn wir uns dann alle auf dem Landesparteitag in Krefeld sehen, wo wir die Plakate dann verteilen wollen an den zwei Tagen. Dann habe ich noch mal kurz aufgeschrieben, was es Neues aus der BKO gab. Man hat sich jetzt darauf geeinigt, Wolf, das ist dann vielleicht für dich auch noch mal wichtig, Merch und Flyer sollen also komplett über den Shop, NDS-Shop in Niedersachsen. Ja, genau, NDS in Niedersachsen, sehr super, verteilt werden. Das heißt, wir brauchen da jetzt mindestens keine Gedanken darüber zu machen, wie viel der Landesverband abnimmt, und der Finanzantrag, den du gestellt hast, den können wir dann eigentlich, also den könntest du dann einfach zurückziehen. Dann mache ich es hier mit. Weil das diente ja nur dazu, weil das scheinbar nicht so vorher abgestimmt war. Ging ja mehr um die Bereitschaft, überhaupt Merchandise-Artikel zu erwerben. Das wäre auch für den Zweck alleine etwas wenig gewesen, das hattest du ja auch schon angemerkt. Und wenn das in der WKO im Prinzip darauf hinausläuft, dass das halt als konzertierte Aktion betrieben wird, umso besser. Alles gut, kommt ja auch allen Leuten zugute und Kreisverbänden, denen wir ja auch das Angebot zur Verfügung gestellt hatten, mit einem gewissen Budget für den Wahlkampf shoppen zu gehen sozusagen, ne? Ja, genau. Ja, es gab eine längere Diskussion, weil gar nicht alle Landesverbände angefragt worden sind und im Bundesvorstand wohl auch das irgendwie nicht so richtig untereinander besprochen war. Aber die Lösung war also jetzt tatsächlich, und das ist ja für alle, denke ich, am einfachsten, dass die Sachen, die man jetzt noch für die EU-Wahl bestellen möchte, ebenfalls über diesen Shop dann zu erwerben sind. Okay, ja, dann Wahlkampfauftakt. Da gab es verschiedene Vorschläge und man hat sich jetzt auf so einen hybriden Vorschlag geeinigt. Also gegebenenfalls gibt es eine kleine Veranstaltung in Berlin vor Ort, aber das Ganze soll ja wie so eine Schalte sein. Also so ein bisschen wie wie heißt das? Grand Prix Eurovision, Schlager, Dings da. Die Bundesliga-Konferenz. Ja, wo also Leute zugeschaltet werden von den Piratenparteien aus Europa, aber gerne auch. Und deswegen ist der 1. Mai gegebenenfalls ganz wichtig, wenn Menschen im Wahlkampf auf irgendwelchen Veranstaltungen sind, können sie auch da gerne zugeschaltet werden. Wie das jetzt dann genau funktioniert, weiß ich nicht. Ich warte da auch noch ein bisschen auf Infos, die ich dann auch also in schriftlicher Form auch verbreiten kann. Aber angedacht ist zumindest der 1. Mai, und da werden ja bundesweit, denke ich, einige Piraten irgendwo unterwegs sein und könnten dann zugeschaltet werden. Also wenn die Infos vorliegen, werdet ihr da auch wieder per E-Mail eine Information bekommen. Ja, ansonsten Kampagnenseite ist noch in Arbeit. Das Wahlprogramm, also das Lektorat, das bessere Übersetzen des Wahlprogramms ist ebenfalls noch in Arbeit. Ideen zum Wahlwerbespot sind schon gesammelt worden und da wird es wohl dann auch bei dem Kandidatinnen-Treffen in Brandenburg drum gehen. Das war so das Neueste aus der WKO. Gibt es da Fragen? Okay. Ansonsten Next2Do ist unverändert bei den Kopfplakaten. NRW muss ich noch abklären, wie das mit der Lieferung ist, weil bei der doch recht kleinen Menge von nur 400 Stück wird das wohl nicht von einer Spedition geliefert, wo man dann so ein Tracking bekommt und einigermaßen sicher sehen kann, wann die denn ankommen, sondern mit irgendeinem Paketdienst verschickt, und das wird dann ein bisschen schwierig mit dem Lager in Essen, aber das kläre ich noch. Grundsätzlich bestellt habe ich die Plakate, aber die wissen Bescheid, die Druckerei, dass ja, die denken auch über eine Lösung nach, und dann kommen wir hoffentlich irgendwie zusammen. Gut, bei sonstiges Wichtiges hatte ich gerade noch mal eben angefangen, den Landesparteitag reinzuschreiben. Und zwar, wie ich sagte, ich habe den Text zur Einladung ja Copy-Paste vom letzten Mal und schon mal soweit aktualisiert. Was mir noch so ein bisschen fehlt, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, Martin, Wolfgang zumindest dabei, wären so ein, zwei Sätze, was wir denn in Richtung Kommunalwahl noch auf dem LPT machen, was wir jetzt schon mal auch in der Einladung ankündigen sollten, weil das gegebenenfalls dann eben auch noch andere Menschen als die üblichen davon überzeugt, zum Landesparteitag zu kommen. Jetzt nochmal, du suchst sozusagen Themenvorschläge, was wir da ansprechen könnten. Im Einladungstext zum Landesparteitag steht dann immer im Fokus der Veranstaltung stehen die Vorstandswahlen und die Wahlen zum Schiedsgericht oder Programmanträge zur Landtagswahl. Also so diese ersten zwei Sätze, dass man das zumindest schon mal so formulieren kann, dass man weiß, dass wir ein bisschen was eben auch Richtung Kommunalwahl machen möchten. Und dann ja müssen wir uns natürlich auch überlegen, da einen Slot einbauen. Wir sollten es auf jeden Fall in die Tagesordnung mit reinpacken, damit es auch für die Menschen ersichtlich ist. Also ich meine, du kannst das ja durch einen Halbsatz ergänzen, dass wir uns außerdem bereits jetzt auf die im kommenden Jahr anstehenden Kommunalwahlen zusammen einschwingen wollen. Und ich sag mal, Slots zum Thema Kommunales, wie kann man auf kommunaler Ebene piratige Themen vertreten? Also da haben wir zumindest zwei Leute im Vorstand, die da wahrscheinlich aus dem Stegreif jeder eine Stunde zu referieren können und Fragen beantworten können, behaupte ich jetzt mal. Oder, Martin? Ja, was Themenfindung angeht, das dürfte relativ einfach sein. Aber sagen kann ich natürlich auch was dazu. Okay, also ihr beide wärt bereit, irgendwas machen. Vielleicht ganz, ganz kurzes Referat, 5 Minuten und dann Diskussion, Frage, Antwort, sowas. Also 5 Minuten ist aus dem Stegreif erzählen, Frage, Antwort überhaupt kein Problem. Und kurzes Referat wäre eine halbe Stunde oder sowas. Und dafür, ich meine, ich zehre ja ein bisschen von dem, was wir jahrelang in der PIKO gemacht haben. Da findet sich sogar irgendwas, was halt, was man mit einem Beamer an die Wand schmeißen könnte. Okay, gut. Falls es da irgendwann Näheres gibt, sagst du dann Bescheid, ne? So, wir unterhalten uns mal und du suchst dir was aus, okay? Ja, können wir so machen. Ja, wie gesagt, ich möchte die Einladung nicht auf den allerletzten Drücker verschicken und man sollte es zumindest erwähnen. Ich weiß nicht, schreibt man sowas dann auch in die Tagesordnung? Dann sollten wir das vielleicht auch noch irgendwo in den Samstag mit reinpacken. Jo. Ich mache den Text dann soweit fertig und schicke den euch zum Prüfen, Ergänzen, Lektorieren und dann gebe ich das, die Tatjana hört ja mit, so schnell es geht, an die Tatjana weiter und damit ihr nicht unter Druck seid, was das Versenden der Einladung angeht. Okay, dann hatten wir, du kannst gern was sagen, Tatjana. ich hatte mit Daniel nochmal geredet, das übernimmt wahrscheinlich er. Aber keine Sorge, wir machen es. Super, vielen Dank. Ja, und dann hatte ich hier noch ein Ticket aufgeschrieben, 516567 bezüglich Twingel. Da haben wir Tickets vom Balli initiiert. Infos folgen, muss der Balli da eingetragen haben, weil er heute nicht da ist. Das heißt, dass... Thema würde ich dann auf die nächste Sitzung schieben, beziehungsweise irgendwie zwischendurch klären, weil er euch gesagt hat, die WAKO kümmert sich dann da, um die Installation auf der Webseite. Das kann die WAKO auch gerne machen, nur die WAKO braucht da einen Kontakt und braucht da Informationen zu. Grob geht's halt darum, dass die Leute eine einfachere Art und Weise haben, uns Spenden zukommen zu lassen, per SMS oder mit PayPal oder was auch immer, also neben der üblichen und etwas umständlichen Überweisung. So, der Bund, der macht das auch so, kann man sich auf der Bundeswebseite auch mal angucken, wie das dann ungefähr aussehen wird. Aber wie gesagt, dazu brauche ich viele Informationen und eine Anleitung. Okay, haben wir sonst noch was Sonstiges Wichtiges? Ein NÖ-Teil hat heute auch niemand angekündigt. Das bleibt so, hoffe ich. Nein, wir sollten uns trotzdem noch mal kurz unterhalten. Okay, dann habe ich noch mal den Reinhard im Sprechenraum. Ja, also fragen Sie, werde ich mich im folgenden Schriftverkehr nur noch auf die 51, 76, 71 Finanzantrag-Ticketnummer beziehen. Geht ist das so in Ordnung? Ja, wichtig ist, dass du einfach auf die Mails antwortest und den Betreff nicht änderst. Dann kommen die da wieder in dem Ticket an. So, dann mache ich das so, werde ich also immer antworten und die Mail vom Helder, da er meine Ding nicht bekommen hat, gut, dann nehme ich die Mail vom Helga von warte mal. Genau, du nimmst einfach die letzte E-Mail, die du von uns bzw. Elder bekommen hast und dann. Gut. Und wenn es nicht klappt, ist auch nicht so schlimm, aber. Ich kann das. Gut. Also genauso wie es heute war, ich hab die Mail bekommen, ich habe sie gesehen. Das heißt, sie ist auch genauso angekommen, wie es auch sein sollte. Es war alles so super, danke. Kollege, ich habe dich nicht verstanden. Alles gut, Reinhard. Gut. Ich sage noch an, nächster Sitzungstermin, das ist der 21. März. Das ist wieder ein Donnerstag und dann treffen wir uns wieder um 20.30 Uhr hier im NRW-Mumble. Und wenn jetzt keiner schreit und das tut keiner, beende ich die Sitzung heute um 21.19 Uhr. Vielen Dank.